wissen eins, bald sind wir frei. Nicht resignieren und nicht sagen, es geht auch diese Nacht vorbei. Und wenn uns auch von vielen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. Und wenn uns auch von vielen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. So lieben, das muss zusammen schmelzen neu. Und wenn das deutsche Herz geblieben, der bleibt ihm und sich selber treu. Und wenn uns auch von allen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. Und wenn uns auch von vielen Seiten der Hass und die Verfolgung droht, wir kämpfen weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod. Weiter alle Zeiten für unsere Freiheit bis zum Tod.